des Hafens liebstes Kleid. Mal wieder Nebel im Schal der Einsamkeit, der Leuchtturm vor der Küste. Hattest du gut gemeint, nur gut gemeint, Land ist nicht in Sicht. Nur der Himmel weint, der Himmel weint, da ist dieses Nichts, nur dieses Rauschen in der Stille. Und wir sind am Ziel und wir sagen uns, ja, wir sind am Ziel. Da ist dieses Nichts und unsere Geister tragen Flügel. Und wir fliegen mit, und wir fliegen mit, ein unbeschreibliches Gefühl. Alles scheint so, alles scheint so, alles scheint so. Ich genieß den Frieden, der Wind, der singt für mich. Ja, und selbst die Wellen ruhen ganz in sich. So öffne ich die Augen und ich fühl es wieder, ja, ich fühl es wieder. Ich bin angekommen. Lass die Ketten wieder, dann den Anker nieder. Da ist dieses Nichts, nur dieses Rauschen in der Stille. Und wir sind am Ziel, und wir sagen uns, ja, wir sind am Ziel. Da ist dieses Nichts, und unsere Geister tragen Flügel. Und wir fliegen mit, ja, wir fliegen mit, ein unbeschreibliches Gefühl. Alles scheint so, alles scheint so, alles scheint so. Wir werden die Zeit besiegen. Alles scheint so, alles scheint so, alles scheint so. Wir werden die Engel fliegen. Flügel stehen Flammen, Augen leuchten heller. Die Welt vor uns auch kreieren. Wir fliegen immer schneller. Alles scheint so. Klammer deine Hand, denn ich fühle es nur bei dir. Alles scheint so, alles scheint so.